Der Beauftragte für menschliche Ressourcen hatte sich diese Mission nicht ausgesucht, doch jetzt im sanften Licht des Morgens erkannte er ihre unerwartete Bedeutung. Vor allem, nachdem man ihm die erstaunliche Bitte der alten Frau übersetzt und erläutert hatte, die mit einer Mönchskutte bekleidet am ersterbenden Lagerfeuer stand. Plötzlich erschien ihm diese gepeinigte, heruntergekommene Stadt Jerusalem, aus der er eine Woche zuvor abgereist war, wieder in jenem ihm aus Kindertagen vertrauten Glanz ihrer Bedeutsamkeit. War diese Geschichte denn wirklich so schlimm und außergewöhnlich? Gewiss nicht. Aber in diesen grauenhaften Zeiten, in denen bei uns immer wieder unschuldige Passanten auf offener Straße von einer Bombe zerrissen werden, bricht moralische Empfindsamkeit gerade von ganz unerwarteter Seite hervor. Die Passion des Personalbeauftragten. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Abraham B. Jehoshua. Aus dem Hebräischen von Ruth Achlammer. Bearbeitung Barbara Meerkötter. Unsere Mitarbeiterin? Der Beauftragte für menschliche Ressourcen steht noch im Türrahmen des großen Chefzimmers, in dem zu allen Tages- und Jahreszeiten weiches Dämmerlicht und vornehme Gediegenheit herrschen. Kann nicht sein. Hätte ich gewusst, das ist ein Irrtum. Da bekommt er schon in dramatischem Ton eine Kurzfassung der Geschichte zu hören, die nächstes Wochenende im Lokalblatt erscheinen soll. Empörende Unmenschlichkeit bei unserem größten Bäcker- und Brotlieferanten. Der Firmenchef, ein energischer alter Mann von 87 Jahren, gibt ihm den Fahnenabzug des Artikels, den der Angestellte hastig noch im Stehen überfliegt. Eine etwa 40-jährige Frau, die keinen Ausweis bei sich trug, abgesehen von einem eingerissenen, fleckigen und namenlosen Gehaltszettel vom Vormonat, wurde letzte Woche bei dem Anschlag auf dem Gemüsemarkt schwer verletzt und kämpfte 2 Tage um ihr Leben, ohne dass einer ihrer Arbeitskollegen oder Vorgesetzten sich nach ihr erkundigt hätte. Der Herausgeber des Lokalblatts hatte den Artikel vor Drucklegung gelesen und es für nötig gehalten, den Firmenchef, den er kannte, vorab um eine Stellungnahme oder Entschuldigung zu bitten, um nicht den Freund noch dazu am Vorabend des Schabbat mit einer Geschichte zu überraschen, die leicht die Beziehungen trüben konnte. Auch jetzt, nach ihrem Tod, liegt sie einsam und anonym in der Leichenkammer des Krankenhauses. Die Firma ignoriert ihr Schicksal und kein Mensch kümmert sich um ihre Beerdigung. Dem Text sind 2 Fotos beigefügt, die eindeutig die Verantwortung zuweisen. Das eine zeigt den Firmenchef, das andere den Beauftragten für menschliche Ressourcen und trägt die boshafte Unterschrift: Seinen derzeitigen Aufgabenbereich verdanke er allein seiner Ehescheidung. Eine wahre Schlange. Wie viel Gift man doch in eine so kurze Reportage reinkriegt. Aber der Alte verlangt Taten und nicht nur Erbitterung. Man müsse augenblicklich feststellen, wer und was die getötete Mitarbeiterin gewesen sei und wie und warum sie aus dem Bewusstsein hatte schwinden können. Schließlich sei dies hier nicht irgendeine Bäckerei. Warum also soll man der Konkurrenz, die auf Rache sind, leichtes Spiel gewähren? Ja, Rache. Sie übertreiben aber sehr. Wen soll das wohl scheren, noch dazu in solchen Zeiten? Mich schert es. Und gerade in solchen Zeiten. Nur keine Sorge, ich nehme diese Frau ganz auf mich. Morgen früh, gleich als erstes. Nein, nicht morgen früh, sondern jetzt. Die Zeit drängt. Aber bitteschön, wenn der Personalbeauftragte sich weigere, dann solle er es nur sagen. Man werde Ersatz für ihn finden. Vielleicht sogar für seinen ganzen Posten. Moment. Verzeihung, und was ist mit meiner Tochter? Er müsse schnell nach Hause, stammelt der Beauftragte, gekränkt über die so leichtfertig ausgesprochene Drohung. Seine Frau, das heißt seine Ex-Frau... Oh, Sie kennen sie doch ein wenig. Die bringt mich um. ...sei heute Nacht nicht in Jerusalem. Sie wird für sie einspringen. Unterbricht ihn der Firmenchef und deutet mit ausgestrecktem Zeigefinger auf die Bürovorsteherin, die hochrot wird, als sie vernimmt, welche Aufgabe sie da ungefragt erhält. Überlegen Sie mal, Mensch. Haben wir eine andere Wahl? Haben wir nicht. Ja, Liebes, ja, mein Kind, ich verstehe alles, was du sagst. Aber damit deine Mutter und auch ich beruhigt sind, ist es besser, diese Frau fertig zum Tanzkurs und zurück. Es bleibt keine andere Wahl, wirklich nicht. Er sagt dies im Tonfall des Firmenchefs, in der Hoffnung, die enttäuschte Tochter zu versöhnen, die keinen Fahrer, sondern den Vater erwartet hatte. Und mit denselben schlichten, entschiedenen Worten: Es bleibt keine Wahl. Nötigt und verpflichtet er jetzt am Telefon auch seine Sekretärin, die heute unerlaubt vorzeitig nach Hause entschlüpft ist. auch ihre Einwände, sie habe die Tagesmutter für heute bereits entlassen und es sei niemand da, um auf ihr Baby aufzupassen, helfen ihr nicht. Ja, wenn es nicht anders geht, dann bringen Sie Ihr Baby halt mit. Und ich springe für Sie ein. Hauptsache, wir finden so schnell wie möglich heraus, wer die Eigentümerin dieses eingerissenen Gehaltszettels ist. Denn das können nur Sie feststellen. Als die Sekretärin, eingemummt und triefend vom stürmischen Regen, der diesen Winter über die Stadt gekommen war, bei Anbruch der Dämmerung eintrifft, meint der Beauftragte zunächst, sie sei ihr Baby irgendwie losgeworden. Aber nachdem sie den Schirm geschlossen und sich aus dem weiten Pelzmantel geschält hat, sieht er den Tragegurt und ein aufgewecktes, rotwangiges Baby, das an einem großen Schnuller saugt. Es hätte ersticken können. Aber die Sekretärin fegt seine Bedenken beiseite, sagt in ungewohnt energischem Ton, ganz anders als in den Arbeitsstunden, »Verlassen Sie sich auf mich.« und legt das Baby auf den Teppich. Der Kleine blickt hierhin und dorthin, dreht sich auf den Bauch und krabbelt verblüffend behende los. »Nun gehen Sie hinter ihm her. Sie wollten doch aufpassen.« Dann nimmt sie den Artikel und liest ihn mit ernster Miene. »Wann genau ist dieser Anschlag passiert?« Und kaum hat sie das genaue Datum gehört, äußert sie auch schon die Vermutung, die Getötete sei mit Sicherheit der Arbeit bereits mindestens einen Monat vor dem Anschlag ferngeblieben. »Deshalb hat sie zum Zeitpunkt ihres Todes formal der Firma gar nicht mehr angehört. Diese ganze boshafte Meldung beruht also zweifellos auf einem Irrtum.« Das Baby ist schon an der Zimmertür angelangt. Ja, Irrtum hin oder her, man muss feststellen können, wer diese Mitarbeiterin war und warum wir sie so einfach vergessen haben. Im Herzen des kräftigen, mittelgroßen Mannes von knapp 40 Jahren erwacht ein seltsamer Groll auf diese Namenlose, die ohne Personalausweis auf den Markt gegangen war. Also los bitte! Schade um unser aller Zeit. Und dann folgt er dem Baby, das einen Moment vor dem dunklen Gang gezaudert, aber gleich wieder Mut gefasst hat und nun zielstrebig auf das Zimmer des Firmenchefs zukrabbelt. Ha, ich hab's. In meiner Abteilung herrscht also doch Ordnung. Denkt der Beauftragte zufrieden und schon beugt er sich zu dem Kleinen nieder und trägt ihn, als wäre er ein entführtes Flugzeug, zu seiner Mutter zurück. Ich bin fast sicher. Das ist die Frau, die Sie suchen. Ihr ist es gelungen, dem Computer nicht nur eine Aufstellung persönlicher Daten zu entlocken, sondern sogar ein hübsches Porträt. Die farbige Ikone einer nicht mehr jungen Frau mit strahlendem Lächeln und hellen Haaren. Ich drucke sie Ihnen gleich aus, damit Sie etwas in der Hand haben. Und jetzt, da ich weiß, an welchem Tag sie eingestellt wurde, kann ich auch das Einstellungsgespräch finden, das Sie mit ihr geführt haben. Ich habe sie eingestellt? Wer denn sonst? Aber für welche Stelle denn? In welcher Abteilung? Was sagt Ihr Rechner? Dem Code nach gehörte sie zu den Reinigungskräften. Ja, und die pendelt zwischen den Abteilungen. Kein Wunder, dass auch ihr Tod bei uns zwischen den Abteilungen verloren gegangen ist. Sowas gibt es nicht. Über jedem, ob Lastenträger oder Reinigungskraft, steht jemand, der seine Anwesenheit überwacht und seinen Arbeitsplan festlegt. Sie locht das Protokoll des Einstellungsgesprächs, nimmt den Artikel mit den beiden Fotos, übergibt dem Personalbeauftragten eine neue gelbliche Akte, nimmt das brüllende Baby aus den Armen des Beauftragten und bittet ihn, in sein Zimmer zu gehen und die Akte dort einzusehen, damit sie erst mal den Hunger des Babys stillen können. Mein Name ist Ragajew. Zuerst möchte sein Blick dem kleinen Porträt auf dem Computerausdruck ausweichen, aber das offene Gesicht der 48-jährigen Frau zieht ihn an. Julia Ragajew, Ingenieurin für Maschinen und es gibt auch Diplom. Sie hat helle Augen und ein fremder, vielleicht nordischer oder asiatischer Zug verläuft in originellem Bogen von den Lidern zur Nase. Aber ich bin nicht in Stadt geboren. Ich bin aus kleines Dorf am Ende. Dort lebt auch meine Mutter und gibt auch Kind, schon groß, 13 Jahre alt. Und sein Vater ist auch Ingenieur. Aber ich bin nicht mehr zusammen mit ihm. Sehr guter Mann. Aber wir haben uns getrennt. Einen kurzen Moment vergisst der Beauftragte, dass diese Frau nicht mehr existiert, dass sie womöglich sogar zerfetzt wurde. Hab ihn verlassen für anderen Mann. Auch sehr gut. 60 Jahre. Ich wollte sehr, dass er hier kommt, in Jerusalem. Und er war einverstanden. Der Lebenslauf der Getöteten ist nicht wie üblich in ihrer Handschrift abgefasst, sondern in seiner eigenen. Wort für Wort nach ihrem Diktat. Und so sind wir hier gekommen, er, ich und mein Kind. Aber hier hat man keine gute Arbeit für ihn gefunden, passend für einen wichtigen Ingenieur. Und da ist er zurückgegangen. Aber ich nicht. Ein leichter Schauder überläuft ihn. Denn ich wollte noch ein wenig Jerusalem versuchen. Vielleicht würden wir es dort schaffen. Es juckt den Beauftragten, den Firmenchef anzurufen, um mit der sich bereits in vollem Gange befindlichen Identifizierung zu prahlen. Aber eine plötzliche Verbitterung hält ihn zurück. Jerusalem passt mir nun gerade und ich liebe es. Und es ist auch interessant für mich. Am Anfang war auch der Junge bei mir, aber sein Vater hat gesagt, dass hier große Gefahr ist und hat gewünscht, dass er zurückkommt. Da habe ich gesagt, na gut. Aber ich versuche noch ein bisschen Jerusalem, was gut und was schlecht ist. Denn ich kann alle Arbeiten verrichten, die hier gebraucht werden, sogar mit Ingenieurdiplom. Warum soll der Alte glauben, seine Befehle würden immer und ewig so leicht und bereitwillig ausgeführt? Egal. Denn vielleicht kommt auch der Junge wieder hier. Und auch meine Mutter vom Dorf möchte sehr gerne hier in Jerusalem kommen. Hier folgt eine Erklärung, die der Beauftragte selbst formuliert hatte und unter der die Unterschrift der getöteten Frau in riesigen Buchstaben prangt. Ich, Julia Ragaev, Temporary Resident ID Card Nummer 836205, verpflichte mich, jede Arbeit in diesem Betrieb zu verrichten, auch in Nachtschicht. Die Beurteilung des Personalbeauftragten ist angeführt. Die Frau sieht gesund aus, ist familiär alleinstehend, macht einen akzeptablen Eindruck. Hohe Arbeitsmotivation, passt vorläufig für den Dienstleistungssektor, kann bei entsprechender Bewährung, aber auch an einer Fertigungsstraße in der Bäckerei eingesetzt werden. Schade um sie. Eine schöne Frau. Eine schöne Frau? Beim Betreten des Vorzimmers erkennt der Beauftragte, dass die Stillaktion erfolgreich abgeschlossen ist. Sie übertreiben. Wenn sie wirklich schön gewesen wäre, hätte ich sie in Erinnerung behalten. Doch, sie ist schön. Sogar wunderschön. Aber wozu über einen Menschen diskutieren, der nicht mehr ist? Ich sollte sie vielleicht doch in die Bäckerei begleiten. Er mustert seine Sekretärin wohlwollend. Um bei der Nachtschicht festzustellen, wieso man und so mir nichts, dir nichts eine Mitarbeiterin ausrangiert. Und nimmt seine dünne Winterjacke vom Haken. Draußen gießt es immer noch in Strömen. Ragaev. Der Nachtschichtleiter ist ein großer und etwas schiefer, schwarzhaariger Mann um die 60, mit weißer Haube und weißem Kittel, über den er noch eine blaue Technikerschürze gebunden hat. Zu der Neugier auf seinem hübschen, feinen Gesicht gesellt sich leichtes Erschrecken. Ein abendlicher Blitzbesuch aus der Personalabteilung kann nichts Gutes verheißen. Wo ist sie? Vielleicht kann man sie bitte rufen. Aber nein. Julia hat uns schon verlassen. Vor langem. Die Intimität, mit der er die Getötete beim Vornamen nennt, schlägt in der Seele des Beauftragten eine Seite an. Wie ist sie gegangen? Auf eigenen Wunsch? Oder haben Sie ihr den Laufpass gegeben? In der Abteilung für menschliche Ressourcen steht nirgendwo, dass man im Reinigungssektor Arbeitsplätze gestrichen hätte. Wer sagt denn, dass ich sie entlassen habe? Also, was war los? Sie treibt es wirklich sehr weit, denkt der Personalbeauftragte. Aber er schweigt. Also gut. Es ist ja egal. Wenn Sie sie treffen, wird sie Ihnen bestätigen, dass hier keine Entlassung erfolgt ist. Auch keine Kündigung ihrerseits, sondern nur eine Trennung. Ihr dort, in der Personalabteilung, habt sie zum Putzen geschickt, ohne zu begreifen, dass ihr eine Diplom-Ingenieurin vor euch hattet. Mir hat es von Herzen wehgetan, eine solche Frau nachts mit Eimer und Besen hantieren zu sehen. Na sowas. Wegen ihres privaten Herzwehs schmeißen Sie hier eine vorzügliche Arbeiterin raus. Sie ist bei dem Anschlag letzte Woche getötet worden. Unvermittelt greift der Personalbeauftragte nun nach der Autorität, die ihm schon fast entglitten war. Kann nicht sein. Kann doch sein. Er lässt sie nicht weiterreden. In schlichten Worten erzählt er von dem am Wochenende zu erwartenden Zeitungsbericht und von der Not des Firmenchefs, der sogar um den Warenabsatz fürchte. Sie haben uns vielleicht was eingebrockt mit Ihrer privaten Trennung. Obwohl der Nachtschichtleiter sichtlich tief betroffen ist über diese Nachricht, spürt der Beauftragte, dass die Animosität der Sekretärin keineswegs nachlässt. Er legt ihr die Hand auf die Schulter. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Jetzt komme ich alleine weiter. Und in einem plötzlichen Gefühlsausbruch drückt er dem Baby einen Kuss auf den Schädel. Das Kleine schließt genüsslich die Augen. Nun endlich erwacht auch die Sekretärin aus ihrem Managertaumel, hakt ihren großen Pelzmantel zu und lässt das Kind spurlos verschwinden. In der stummen Einsamkeit des Verwaltungstrakts greift er zum Telefon, um zu hören, ob die Tanzstunde der Tochter gut verlaufen ist. Uns geht es bestens. Wir sitzen alle im Auto und sind auf dem Heimweg. Alle? Ja, ihr Mann sei, um sie in ihrer Stellvertretertätigkeit zu unterstützen, zu ihr gestoßen und sitze jetzt neben ihr. Der Beauftragte könne also ganz unbesorgt sein und sich so viel Zeit nehmen, wie er brauche. Wenn nötig, die ganze Nacht. Die ganze Nacht? Wir passen auf das Mädchen auf. Eigentlich sei alles schon geklärt. Deshalb werde er den ungerechtfertigten Artikel zu verhindern suchen. Also los, bleiben Sie dran. Schnappen Sie sich diesen Journalisten. Ja, eine wahre Schlange. So ein ewiger Doktorand der Geisteswissenschaften. Vielleicht sollte er doch mal zum Hörer greifen und dem Chef eine erste Meldung machen. Lassen Sie ihn besser in Ruhe. Er ist jetzt im Restaurant und wird bald ins Konzert gehen. Großer Gott, er ist im Restaurant, er ist im Konzert. Und wir rennen hier durch Nacht und Nebel, um seine Ehre zu verteidigen. Oh, nicht nur seine, sondern unser aller Ehre. Berufsschande, moralischer Verrat. Auch die flotten Klänge halten die Schlange nicht davon ab, erstmal über seinen Chef, den Herausgeber, herzuziehen, weil der den Schuldigen den Text schon vorab gezeigt hat. Warum den Artikel gleich abwürgen? Gesteht eure Sünde ein und entschuldigt euch. Nichts mit Sünde und Entschuldigung. Sie sind hier schlicht im Irrtum. Diese getötete Frau, die Sie uns hartnäckig anhängen wollen, hat sich schon vor einem Monat von uns getrennt. Habt ihr wegen meiner Reportage schon einen Weg gefunden, sie rückwirkend zu entlassen? Ihr müsst euch nicht nur entschuldigen, sondern sie auch umgehend identifizieren, damit man Verwandte oder Freunde ausfindig machen kann, die euch helfen, eine würdige, großzügige Beerdigung für sie zu arrangieren. Und erst wenn ihr versprecht, künftig weder herzlos noch gleichgültig zu sein, werden auch die Leser euch vergeben und mit der Zeit vielleicht vergessen, was in der Reportage gestanden hat. Erstmal, was man in diesem Land für vergessen hält, entpuppt sich am Ende immer als unvergessen. Und zweitens, wieso haben sie sich nicht schon früher an uns gewandt? Weil ich wegen dieser dumpfen Gleichgültigkeit stinksauer war und meinte, man müsste euch eine kleine Lektion erteilen, und zwar coram publico. Sie beklagen sich in der Zeitung über unseren Mangel an Menschlichkeit und lassen wegen einer dubiosen Lektion die tote Frau weiter allein in ihrer Namenlosigkeit, nur damit sie ihr Süppchen kochen können. Für diese Frau ist es schon egal, selbst wenn sie ewig dort liegen bleiben sollte. Was mussten Sie dann so eilig diesen Kreuzzug für die Totenehrung gegen uns starten? Um Totenehrung geht es hier überhaupt nicht. Die Toten sind unbelebte Materie. Und der Respekt oder die Ängste und Schuldgefühle, die wir ihnen entgegenbringen, sind allein unsere Sache. Sie selbst sind nicht mehr involviert. Trauer und Schmerz haben nichts mit dem Respekt vor den Toten zu tun, sondern mit der Anonymität des Lebens. Diese unerträgliche Leichtigkeit, mit der ihr eine Arbeiterin vergesst, einfach nur auf sie verzichtet, in der Gewissheit, unter all den Arbeitslosen umgehend Ersatz zu finden. Deshalb habe ich, um unseren gleichgültigen und gelangweilten Lesern nun doch ein wenig Wut und Schmerz abzuringen, sie noch ein paar Tage namenlos gelassen. Da liegt der eigentliche Skandal, nicht bei uns. Daraus spricht nicht nur Gemeinheit, sondern Wahnsinn. Es tut mir leid. Der Beauftragte konnte den Nachtschichtleiter von seinem Ofen loseisen und hat mit ihm ein nahegelegenes Arbeiterlokal aufgesucht. Ich habe einen Fehler gemacht. Und ich bin bereit, dafür zu zahlen. Es geht weder um Bedauern noch um Entschädigung. Es geht um eine weitere Schicht Wahrheit. Eine namenlose Tote in der Leichenkammer, 7 Tage nach einem Anschlag, ist eine große Verlockung für Moralisten und Schöngeister. Verlockung? Der Nachtschichtleiter gerät ob dieses flüchtig hingeworfenen Wortes in Fahrt. Ja, er kenne die Verlockung der Fremdheit und Anonymität, aber nicht von Toten, sondern von Lebenden. Wenn fremde und namentlich nicht registrierte Arbeitskräfte auf Schicht kämen, dann sei die Verlockung groß, ihre Schwäche auszunutzen. Verlockung, was meinen Sie damit? Verlockung. Im weiteren Sinne, Verlockung nicht nur seine Herrschsucht auszuleben, sondern auch Mitgefühl oder Zuneigung zu empfinden, um eine Leere auszufüllen. Nicht, dass es immer wichtig ist, aber ich verstehe das. Neben der Einsamkeit, wie soll ich sagen, wenn eine so attraktive Frau... Zwischen der Frau und mir ist nichts Greifbares vorgefallen. Aber... Das Gesicht des Nachtschichtleiters wirkt jetzt ruhig in sich versunken. Als er sie am ersten Abend in die dunkelsten und entlegensten Ecken hinter den Öfen führte, um ihr Bewusstsein für die in einer Bäckerei erforderliche penible Sauberkeit zu schärfen, durchzuckte ein längst verloren geglaubter süßer Schmerz sein Herz. Ausgelöst durch dieses seltsam freundliche Lächeln. Das unablässig, scheinbar grundlos, aus ihren faszinierenden Augen leuchtete. Augen, die von einer Linie überwölbt waren, wie die Augen einer Tatarin oder einer Mongolin. Tatarin, Mongolin. Und plötzlich wurde klar, dass ihm diese einsame, lächelnde, fremde Ingenieurin gefährlicher wurde als andere Frauen, die über die Jahre seiner Autorität unterstanden hatten. Bist du schon fertig? An der Schwelle seiner früheren Wohnung wird der Beauftragte von dem starken Licht und der Hitze überrascht, die ihn empfangen. Wir sind noch gar nicht mit den Hausaufgaben durch. Im Wohnzimmer duftet es nach Pizza. Sehen Sie jetzt, wer hier wirklich begabt ist, Personal einzusetzen? Ach, verzeihen Sie die Verspätung. Aber die Bürovorsteherin, sichtlich froh über die Aufgabe, die der Alte ihr abverlangt hatte, vertritt den Beauftragten auch dann gern weiter, wenn er bereits wieder in seinem Haus ist. Er könne sich ja ein bisschen aufwärmen. Ja, der Mensch dürfe auch mal Gast seiner Gäste im eigenen Hause sein. Meinem früheren Haus. Er zieht die durch den Regen durchfeuchtete Jacke und die klammen Schuhe aus und schließt sich in dem gleißend hellen Badezimmer ein, auf dessen Renovierung er vor einem Jahr bestanden hatte, nicht ahnend, mit welcher Feindseligkeit man ihn alsbald daraus vertreiben würde. Er setzt sich nackt auf den Wannenrand. Vater, wenn du noch nicht badest, dann tu's nicht mehr. Das Bekenntnis des Nachtschichtleiters lässt ihn nicht los. Mutter hat angerufen. Sie ist schon auf dem Heimweg. Er will seiner Tochter nicht noch mehr Kummer bereiten. Im Wohnzimmer macht er sich im Stehen über die Reste der Pizza her und dabei erzählt er ihr die Geschichte der Putzfrau, aber das Mädchen hört kaum zu. Wollen Sie den Chef heute Nacht noch anrufen? Warum nicht? Wenn er so einen Wirbel veranstaltet, soll er wenigstens Bericht erhalten. Ist Ihnen denn schon alles klar? Ich denke schon. In diesem Fall dürfen Sie ihn bis Mitternacht anrufen. Er verabschiedet sich von der Bürovorsteherin und ihrem Mann herzlich und geht hinaus in den Regen. Na gut, dass Sie heute Nacht noch gekommen sind. Morgen hätten Sie sie nicht mehr hier in Jerusalem vorgefunden. Die Nacht ist dermaßen bewölkt, dass der weiße Kittel des Laboranten vom städtischen Krankenhaus am Skopusberg von Weitem wie ein schwingender Engelsflügel aussieht. Sie hätten hier in die Küstenebene zum Gerichtsmedizinischen Institut in Abu Kabir nachjagen müssen. Dort kommen die ganz hoffnungslosen anonymen Fälle hin. Damit zieht er ein Schlüsselbund hervor und öffnet die Tür zur Pathologie. Als sie hier eingeliefert wurde, wissen Sie, nach dem Anschlag, da hielt man sie nicht für einen schweren Fall. Sie betreten nun einen mittelgroßen Raum, in dessen Mitte sich eine leere Bahre befindet. Daneben bietet der Laborant dem Angestellten ebenso sachlich wie treuherzig einen Platz an und entnimmt einem Metallschrank einen Umschlag, in dem alles schon bereit liegt. Arztbericht und Totenschein, aber ohne Namen. Das wär's. Er dreht den Umschlag um und schüttelt ihn, bis er zwei gelbliche Schlüssel am Bund ausspuckt. Ich hoffe, Sie sind nicht überempfindlich und können einer Identifizierung standhalten. Sie haben Glück. Diesmal ist es eine unversehrte Leiche. Und glauben Sie mir, sie sieht aus wie ein schlafender Engel Gottes. Alles, was wir von ihr wissen, steht hier in dieser Mappe geschrieben. Ich habe nicht vor, sie zu identifizieren, auch wenn sie in Ihren Augen wie ein schlafender Engel ist. Unterschreiben Sie doch selbst Ihre Identifizierung. Hier haben Sie ein Bild zur Unterstützung. Richtig, das ist sie. Sogar auf dem Bild erkennt man diese Bögen über den Augen. So was Asiatisches, Kaukasisches, Tatarisches. Aber ich darf nicht unterschreiben. Warum beharren Sie überhaupt auf einer direkten Identifikation, wenn man Ihre Schlüssel nehmen und zu Ihrer Wohnung gehen kann, um nachzusehen, ob die Schlüssel ins Schloss passen? Die Anschrift haben wir ja. Das ist zwar eine mittelbare Identifikation, aber sie wäre verlässlicher als ein Blick, der auf trügerischen Erinnerungen beruht. Und was dann? Dann, wenn Ihre Wohnungstür aufgeht, bin ich bereit zu unterschreiben. Als hätte ich Sie angeschaut. Nehmen wir an, ich wäre einverstanden. Wer soll dorthin gehen? Ich? Während der Beauftragte im geheizten Auto durch die feuchten, menschenleeren Straßen der Oststadt gleitet, verspürt er erneut den dringenden Wunsch, dem Alten einen ersten Bericht zu erstatten. Aber der Alte sitzt noch im Konzert des Jerusalemer Symphonieorchesters, das live übertragen wird. Es könnte Mahler sein. Nein, das ist nicht Mahler. Vielleicht würde er die Symphonie erkennen, wenn er ihr weiter lauschen könnte. Aber da ist schon das Viertel nach Latachim. Und nach der Ecke beginnt der große Markt, auf dem sich der Anschlag ereignet hat. Und die Uschergasse. Er macht sofort Licht. Die Birne ist sehr schwach und er geht zu der kleinen Tischlampe. Habe ich überhaupt das Recht, mich hier aufzuhalten? Er wendet sich dem Bett zu und sieht, dass es zerwühlt ist, als hätte an jenem Morgen ein Albtraum die Bewohnerin in ihren Tod gejagt. Auf einem Board über dem Kopfende des Bettes entdeckt er ein kleines Transistorradio, das ihn zu dem Versuch reizt, sich abermals in das Konzert des Alten einzuklinken. Mit Herzklopfen nimmt er eine geblümte Damenbluse weg, die auf einem abgeschabten Korbsessel liegen geblieben ist, und setzt sich sehr behutsam. Rings um das zerwühlte Bett ist alles sauber und aufgeräumt, in der sorgfältigen Ästhetik der Armen. Das ist er. Kein Zweifel. Nur ein frommer und sturer Deutscher ist imstande, seine Zuhörer derart zu ermüden. Sie werden staunen, Chef. Ich habe die Musik mitgehört während der Arbeit. Ich bin mir bloß nicht im Klaren, ob es seine siebte oder seine achte war. Diese dürftige und stille kleine Baracke auf einem Hinterhof in einem halbreligiösen Viertel in der Stadtmitte gefällt ihm irgendwie. Julia. Julia. Julia Ragajew. Er zerfließt schier über den Tod der schönen älteren Frau, die an ihm vorübergegangen war, ohne dass er auch nur ihr zauberhaftes Lächeln beachtet hätte. Jetzt hört er wieder Regen aufs Dach trommeln. Haben Sie nach der achten von Bruckner noch genug Kraft, auf mich anzuhören? Wieso die achte? Es war die neunte. Ach, die Unvollendete. Inwiefern unvollendet? Sie hat doch über eine Stunde gedauert. Meine Hochachtung, Sie haben sich heute Abend nichts erspart. Der Alte, der schließlich vor ihm erscheint, ist tatsächlich ein echter Greis. Die bloßen Füße in den alten Pantoffeln sind sehnig und ausgedörrt. Und dem Beauftragten kommt der erschreckende Gedanke, sein Firmenchef könnte ihn unter dem Hausmantel nackt empfangen. Ja, Sie haben mehr getan, als ich von Ihnen erwartet hatte. Anscheinend habe ich Sie heute Nachmittag wirklich erschreckt. Sie haben nicht nur mich persönlich bedroht, sondern meine ganze Position. Die Position? So habe ich geredet. Dann war ich wohl sehr erschrocken über diesen Artikel. Aber warum sollten wir Sie ersetzen? Sie haben ja gerade erst wieder bewiesen, dass Sie sehr effizient sind, besonders wenn Sie Angst haben zu enttäuschen. Enttäuschen? Stimmt. Ich möchte Ihnen jetzt meinen Plan unterbreiten. Wir werden nichts erklären, wir werden nichts abstreiten, wir werden einfach erklären, stimmt, wir sind schuldig, bitten um Verzeihung und sind bereit zur Sühne. Sühne? Ja, ich wünsche Sühne. Und ich habe auch jemanden, der die Durchführung für mich übernimmt. Sicher ich? Genau, Sie. Warum nicht? Sie hatten heute Nachmittag schon versprochen, diese Frau ganz auf sich zu nehmen. Wie heißt sie noch? Julia Ragajew. Ja, Sie werden diese Julia Ragajew also noch ein Stück weiter schultern, bis Sie sie in Frieden zur ewigen Ruhe betten. Mein Freund, ich stehe voll zu Ihrer Verfügung, Tag und Nacht. Wie jetzt? Als der Beauftragte für menschliche Ressourcen auf die leere Straße hinaustritt, merkt er, dass alles um ihn her weiß und verschwommen ist. Leise fällt leichter, echter Schnee auf Jerusalem. Und dieser Schnee hebt, wie in Kindertagen, seine Stimmung sehr. Andern Tags gibt der Beauftragte in der Einwanderungsbehörde die Personalien der Getöteten durch. Die Vertreterin verspricht, die Angehörigen ausfindig zu machen, um zu hören, was sie möchten. Als er nachmittags sein Büro betritt, findet er den Verwaltungstrakt still und leer vor. Ihm fällt ein, dass für heute eine Sondersitzung der Verwaltung anberaumt worden war, um eine Produktionssteigerung anzuvisieren. Durch die unlängst erfolgte Abriegelung der besetzten Gebiete war nämlich der Brotbedarf des Feindes gestiegen. Es ist uns gerade gelungen, den genauen Namen Ihres früheren Mannes, des Vaters Ihres Sohns, festzustellen. Es ist die Sachbearbeiterin der Einwanderungsbehörde, die ihn über den Stand ihrer Erkundigungen informiert. Und jetzt sucht man jemanden im Konsulat, der seine Anschrift ausfindig macht und ihm die Nachricht persönlich überbringt. Vielleicht versuchen Sie auch, diesen Mann ausfindig zu machen, der Sie hergebracht hat. Diesen Freund? Den Juden? Genau. Ich sehe, Sie kennen sich schon aus. Ihr Freund oder Liebhaber. Sollen wir mit Ihrem Liebhaber anfangen? So ein Mann hat keinerlei Rechte im Todesfall. Wir brauchen echte Verwandtschaft. Ja, Sie haben recht. Und vergessen Sie nicht, mich, also das heißt uns, weiterhin auf dem Laufenden zu halten. Seien Sie unbesorgt. Sie sind schon im Computer. Als die Bürovorsteherin ihn ins Zimmer des Firmenchefs ruft, ist der Alte selbst nicht mehr da. Er hat sich zu einer ärztlichen Untersuchung begeben. Ich danke dem verehrten Journalisten für seinen aufschlussreichen und erschütternden Artikel, der die beschämende Achtlosigkeit gegenüber einer vorläufigen Mitarbeiterin unseres Betriebs, die bei dem Anschlag auf dem Markt umkam, aufgedeckt hat. Mit klopfendem Herzen und zornvernebelten Augen liest er über den zarten, leicht gebeugten Rücken der Bürovorsteherin hinweg die Gegendarstellung des Chefs. Die sorgfältige Untersuchung hat ergeben, dass das Versäumnis auf verwaltungstechnische und menschliche Fehlleistungen des Personalbeauftragten zurückging. In seinem und im Namen aller Mitarbeiter der Bäckerei möchte ich mit tiefem Bedauern um Verzeihung bitten. Warum beschuldigen Sie mich? Erstens nicht ich, sondern er. Also er. Warum hängt er mir die Schuld anderer an? Sie haben ihm doch von Anfang an bedenkenlos zugesichert. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich nehme diese Frau ganz auf mich. Warum wollen Sie dann neben der Ermittlung nicht auch etwas von der Schuld übernehmen? Kaum hat er im alten Renaissance, wo er in den letzten Monaten eine Art Stammgast wurde, in der gewohnten Ecke Platz genommen, fängt sein Mantel an, Signale in das Stimmengewirr zu senden. Also, Ihr früherer Ehemann hat vor einer guten Stunde die Nachricht erhalten und sofort ohne Zögern gefordert, Sie in Ihr Heimatland zu überführen, um Sie dort zu begraben. Nicht für sich, sondern für den gemeinsamen Sohn, den er klugerweise noch rechtzeitig aus der Hölle gerettet habe, wie er den ganzen Staat scharf bezeichnete. So ist die Lage, jetzt sind Sie im Bild. Schließt die tüchtige Sachbearbeiterin der Einwanderungsbehörde. Sie hat die Nachricht auch schon an die Notzentrale der Sozialversicherung weitergeleitet, damit man dort Anweisung erteile, die Leiche noch heute Nacht von der Pathologie am Skopusberg nach Abu Kabir zu überführen, wo man die Toten für lange Reisen bereit macht. Wenn keine unnötigen Verzögerungen eintreten, ist kein Grund vorhanden, sie nicht in 48 Stunden mit dem Charterflug von Freitag auf Samstag auszufliegen. Ich sehe, ihr seid dort effizient und wohl organisiert. Ja. Übrigens, wissen Sie, dass sie auch eine Mutter hat? In irgendeinem Dorf? Ja, ja. Wir haben sogar auf der Landkarte nachgesehen, wo dieses Dorf liegt. Wobei sich herausstellte, dass es wirklich am Ende der Welt ist. Wir haben den Ehemann gebeten, die Nachricht weiterzuleiten. Und später, auf dem Weg nach Hause und nach dem Versprechen, gleich morgens zu klären, welche Absichten der Betrieb für den Fortgang der Geschichte verfolgt, kann der Beauftragte die Augen himmelwärts wenden. Mitten im schweren Winter ist den Sturmwolkenballen unerwartet und frühlingshaft klar ein voller Mond entstiegen. Das Einwandereramt will noch heute früh eine Antwort. Frühmorgens, noch bevor er seine Tasche im Büro absetzt, geht er in das dämmerige Zimmer des Alten und berichtet ihm energisch die Fortsetzung der Geschichte. Ich habe übrigens Ihre Erwiderung auf den Artikel gelesen. Eine unrichtige und ungerechte Replik, über die ich mich totgeärgert habe. Aber zum Teufel, wenn es Ihnen und Ihrem Gewissen gut tut, mir, das heißt der Abteilung für menschliche Ressourcen, die Schuld zuzuschieben, ja dann mal zu. Ich beiß die Zähne zusammen und schweige. Ein leichtes Schmunzeln huscht über das Gesicht des Alten. Also, Sie teilen mal als erstes der Sozialversicherung oder dem Einwandereramt mit. Wir bestehen darauf, dass jemand von uns, unserer getöteten Mitarbeiterin, auch bei der Beerdigung das Geleit gibt. Und außerdem gewähren wir über das vom Staat Geschuldete hinaus eine Zusatzentschädigung. Ich habe viel Geld, vor allem seitdem dieser Terror angefangen hat, der den Brot- und Kuchenbedarf irgendwie stark erhöht. Warum sollten wir da nicht großzügig dafür sühnen, dass wir diese Frau ignoriert haben? Und ich weiß auch schon, wer das praktisch übernimmt. Der ideale Abgesandte sitzt vor mir. Dann öffnet er seine Brieftasche und zieht eine Kreditkarte heraus. Eine weithin anerkannte Kreditkarte, als solide Basis für seine Mission. Und was ist mit der Kostenberechnung für die neuen Stellen? Machen Sie sich keine Sorgen, Ihre Sekretärin wird sich schon darum kümmern. Sie sind jetzt nicht mehr Beauftragter, sondern Abgesandter. Und zwar Sondergesandter. Da Sie sich bemühen, mich auf dem Laufenden zu halten. Also gut, in der Betriebsverwaltung haben wir beschlossen, dass ich mich dem Sarg anschließe als zusätzliche Begleitperson. Sie hatten gesagt, es gäbe einen Flug von Freitag auf Samstag. Also den nehme ich. Aber ich möchte gerne wissen, ob schon feststeht, wer von Ihrer Seite mitfliegt. Vielleicht Sie selbst? Niemand fliegt mit, er fliegt allein. Aber auf dem Flughafen wird ihn unsere Konsulin dort erwarten. Aber wird denn ein Sarg einfach so ins Flugzeug verladen wie ein normales Frachtstück? Nur, dass es niemandem gehört? Was soll schon passieren? Die Toten sind ja schon tot. Aber was ist denn mit den Papieren, die zum Sarg gehören? Im Allgemeinen werden sie beim Hauptsteward deponiert oder auch beim Piloten. Aber wenn Sie genau informiert sein wollen, schicke ich Ihnen eine Kopie. Jetzt ist er nicht nur enttäuscht, ihm ist auch etwas beklommen zumute. Man liiert mich als Einzigen mit dieser toten Frau, als wäre ich ein Angehöriger von ihr oder ein enger Freund. Aber als er sein Büro verlässt, hebt sich seine Stimmung. Der Himmel über Jerusalem hat aufgeklart und es scheint wärmer zu werden. Der Beauftragte, nunmehr Sondergesandte, hebt mit Hilfe der ihm angegebenen Geheimnummer einen anständigen Betrag am Bankautomaten ab, sowohl in Schekeln als auch in Devisen. Mittags ruft er seine Frau an und ringt ihr eine außerplanmäßige Dreiviertelstunde mit seiner Tochter ab, um sich von ihr zu verabschieden. Was suchst du, Vater? Festere Schuhe. Wozu? Er erzählt seiner Tochter von der Mission, die man ihm aufgetragen hat und dass ihn dort womöglich Schnee und Eis erwarten. Toll für dich. Ich würde schrecklich gern mitfahren. Er umarmt sie stürmisch. Schick mir diese beiden netten Alten doch jeden Tag. Dann können sie mir immer die Hausaufgaben machen. Wieso denn Alte? Hast du nicht gemerkt, wie flexibel und tüchtig sie sind? Stimmt. Vielleicht, weil sie einander noch lieben. Lieben? Oh, kluges Mädchen. Er streichelt ihr über die Locken. Und das Leuchten, das plötzlich ihr Gesicht erhellt, zeigt an, wie selten er sie lobt. Sie wendet sich ihm sehr liebevoll zu und möchte jetzt die ganze Geschichte vom Tod der Putzfrau hören. Ich würde ja so gern mitfahren. Und durch die ausführlichen Antworten, die er auf ihre einfachen, aber echten Fragen gibt, entsteht eine innige Nähe. Deswegen grollt er auch nicht seiner Ex-Frau, als sie den begrenzten Zeitraum unterschreitet. Ja, ist schon in Ordnung. Ich gehe. Am Freitagmorgen erwacht er früher als sonst mit einem beklemmenden Gefühl. Verdankt den Posten allein seiner Ehescheidung. Trotz seines festen Entschlusses, das Lokalblatt ungeöffnet wegzuwerfen, kann er seine wütende Neugier nicht überwinden. Verflucht seist du Schlange und verflucht sei dein Redakteur. Auch die in einem Kasten abgedruckte Antwort des Firmenchefs ist unverändert. Trotz Hausaufgabenhilfe und stundenlanger Anwesenheit bei meiner Tochter, auch an dir, gehorsame Bürovorsteherin, werde ich Rache nehmen. Ein erfahrener Reisender wie er braucht keine langen Vorbereitungen zu treffen und so zieht er sich nach dem Mittagessen einen Trainingsanzug an, verdunkelt sein Zimmer und kriecht unters Federbett, um richtig gut vorzuschlafen. Später packt er seine alte Reisetasche und um 20 Uhr klopft er an die Tür des Alten. Er findet das Haus voll mit Verwandten, weißhaarigen Söhnen und Töchtern, kräftigen Enkeln und sogar schlanken Großenkeln. Offenbar ist seine Mission hier schon bekannt. Als erstes erhält der Gast ein schönes Lederetui, in dem ein interstellares Handy steckt. Ich fiebere danach, alles, was Ihnen durch den Kopf geht, zu hören und jede Entscheidung aktiv mitzutragen. Sein Fahrer könne ihn zum Flughafen bringen und ihm auch mit dem zusätzlichen Paket helfen. Ein zusätzliches Paket? Von wem? Wir möchten für die Familie etwas Symbolisches aus unserem Betrieb mitschicken. Eine Auswahl an Kuchen und Schabbatbroten, damit ihre Angehörigen und Freunde und vor allem ihr Sohn eine Vorstellung von ihrem Arbeitsplatz und den Produkten haben, die sie dort hergestellt hat. Sie hat doch gar nichts hergestellt. Sie war Putzfrau. Ist Sauberkeit nicht Teil der Herstellung? Sie sind der Letzte, der hier abfällig reden sollte. Ist doch wirklich lächerlich. Ich habe nicht die Absicht, Kuchen oder Brötchen tausende von Kilometern mitzuschleppen. Sie schleppen gar nichts, sie beaufsichtigen nur die Überführung. Ah, die Sühne geht in Wahnsinn über. Aber in einen Wahnsinn, der wohltun und trösten möchte. Am Eincheckschalter wird ihm zusammen mit der Bordkarte ein Umschlag ausgehändigt, den die Sachbearbeiterin der Einwandererbehörde ihm schickt. An den Personalbeauftragten. Ich habe nicht vergessen, dass Sie auf dem Laufenden gehalten werden möchten. Mit klopfendem Herzen holt er die Fotokopie eines zweifellos medizinischen Schriftstücks hervor, verfasst im Institut in Abu Kabir. Aber er kann es nicht lesen, denn es ist in der Sprache des Heimatlandes der Toten geschrieben, in einer Mischung aus lateinischer, griechischer und noch einer weiteren Schrift. Als er aufblickt, bemerkt er einen Reisenden, der jetzt mit dem Rücken zu ihm steht und den Flugschalter fotografiert. Er ist in Begleitung eines Mannes, der dem Personalbeauftragten aus Jerusalem irgendwie bekannt vorkommt. Sie haben Schlange gesagt? Der Mann lächelt ihm freundlich zu. Dann bitteschön, da bin ich. Von Kopf bis Schwanz, sehr angenehm. Und das hier ist mein Fotograf. Wir fliegen mit, um im Auftrag der Zeitung Ihre Sühnemission zu begleiten. Aber diesmal keine Sorge, mit Wohlwollen, ohne überflüssiges Gift. Aha, eine faire Berichterstattung. Wir werden ja sehen, ob Sie das fertigbringen. Aber ich warne Sie und Ihren Fotografen. Wahren Sie Abstand von mir! Angekommen in dem fremden Land wird der Abgesandte von den übrigen Reisenden abgesondert und sehr höflich aufgefordert, in den Fracht- und Gepäckterminal hinunterzugehen. Bald wird die Konsulin eintreffen. Und da er kein Feigling ist oder je war, durchschreitet er die engen Gänge des Flughafens, der früher einmal ausschließlich militärischen Zwecken diente, und folgt leicht lächelnd dem Offizier zu einem tristen Zimmer mit einer kleinen Luke. Bald wird die Konsulin eintreffen und wird mir das bisschen Verantwortung abnehmen, das ich mir unnötigerweise aufgeladen habe. Als das zusätzliche Paket eintrifft, ist er bereit, dem Offizier das Schriftstück vorzulegen, das er bei sich hat. Der Offizier vertieft sich in die Lektüre. Hauptsache, Kaltblütigkeit bewahren. In die tiefe Stille des kleinen Zimmers, das mehr einer Haftzelle denn einem Transferraum gleicht, dringen Schleifgeräusche und nahende Schritte. Rufe im Wechsel mit unterdrücktem Lachen. Bis mit einem Schwung die Tür auffliegt und der Sarg sich langsam durch die schmale Öffnung schiebt. Dem Beauftragten stockt einen Moment der Atem. Konsul, Sie verstehen? Konsul! Der Offizier hält eine kurze Rede in seiner Sprache und schließt beim Verlassen des Zimmers zur Verblüffung des Abgesandten die Tür hinter sich ab. Sie sind's! Endlich! Die Verbindung kommt mit dem interstellaren Handy sofort sternenklar zustande. Kommen Sie bitte schnell und befreien Sie uns. Uns? Mich und diesen Sarg. Sicher, sofort. Nur muss die Familie erst Ort und Zeit der Beerdigung verbindlich bestätigen. Aber Sie haben Ihren früheren Ehemann doch sicher mitgebracht. Gewiss, aber es ist ein neues Problem aufgetaucht. Der Sohn rebelliert, beharrt darauf, auf die Großmutter zu warten. Wo ist sie denn? Das ist ja das Problem. Sie ist nicht nur weit weg, sie weiß auch noch gar nichts vom Tod ihrer Tochter. Sie ist auf einer Pilgerfahrt. Ja, aber das kann ja ewig dauern. Machen Sie sich keine Sorgen, wir werden Sie gleich rausholen. Den Abgesandten erfasst eine unerklärliche Aufregung. Er richtet den Blick direkt auf den Sarg, nähert sich ihm sogar. Ja, ich bin's. Und sehr ruhig legt er die Hand auf den Sarg, um zu fühlen, aus welchem Metall er besteht und wie er vernietet ist. Was wolltest du von uns, Julia? Was hofftest du zu finden in einer so harten und traurigen Stadt, die dich am Ende sogar umgebracht hat? Die Befreiung des Beauftragten dauert ihre Zeit. Da der kleine Flughafen, um Betriebskosten zu sparen, zwischen den wenigen Abflügen und Landungen fest verrammelt wird, muss man ihm eigens die Ausgangstür aufschließen, ehe man ihn zu der Gruppe schickt, die unter einem kleinen Schutzdach wartet. Vom Abstand war Jahren kann man bei dieser Geschichte nur träumen. Mit ihrem schwarzen Pelz, den breiten Stiefeln und dem roten Wollkäppchen wirkt die stattliche Konsulin wie eine Figur aus einem Kindermärchen. Und nachdem sie den Abgesandten herzlich umarmt hat, macht sie ihn mit dem früheren Mann der getöteten Reinigungskraft, Herrn Ragajew, persönlich bekannt. Einem großen, hageren Ingenieur mit gequälten Gesichtszügen und glanzlosen Augen, der den Abgesandten mit einer unterwürfigen Verbeugung begrüßt. Aber wo ist der Sohn denn? Der Reporter fasst ihn sanft am Arm, dreht ihn wortlos um und zeigt auf einen Kleinbus. Da steht ein Junge in einem Overall, der den Kopf in starrer Protestgeste in den Nacken gelegt hat. Endlich jemand vom Fleisch und Blut dieser Frau. Die Familienverhältnisse sind etwas kompliziert. Als wir vorgestern kamen, um die Nachricht zu überbringen, war er nicht zu Hause. Der tatarische Bube. Denn seit er vor einigen Monaten auf Verlangen des Vaters aus Jerusalem zurückgekehrt war, ist er deprimiert, treibt sich auf der Straße herum und tut kaum was für die Schule. Das Fältchen im Augenwinkel. Als wir ihn endlich erwischt haben, hat er sich geweigert, die Nachricht vom Tod seiner Mutter zu glauben. Das müsse ein Irrtum als sein. Als süße Fortsetzung. Erst als mein Mann erzählte, ihr Sarg werde in 2 Tagen eintreffen und er solle als einziger Verwandter den Empfang bestätigen, da schaltete er plötzlich um und begann über uns und den Staat Israel herzuziehen. Ja, er beschimpfte schließlich weinend und schreiend auch seine tote Mutter. Warum begrabe man sie denn nicht auf dem Gemüsemarkt, auf dem sie umgekommen ist? Und wenn sie sie unbedingt hier begraben wollten, dann sollten sie die Großmutter zum Unterschreiben holen. Wer seine Mutter nach Jerusalem geschickt habe, der solle auch kommen und für ihr Blut einstehen. Sie, die Großmutter, hat sie nach Jerusalem geschickt? Ja, was soll das heißen? Wer weiß. Ja gut, dann warten wir halt und lassen Sie gleich herfliegen. Wie herfliegen? Es gibt keinen Flugplatz in Ihrer Nähe. Hier herrscht eine andere, härtere Wirklichkeit, also vergessen Sie es. Entschuldigen Sie mal, ich bin nicht hergekommen, um irgendetwas zu vergessen. Jetzt merkt der Beauftragte für menschliche Ressourcen, dass sich alle Blicke auf ihn richten. Nicht nur der berückende Blick unter dem tatarischen Bogen. Ich werde diesen Jungen zu seiner Großmutter bringen. Und wo wollen Sie sie unterdessen hin tun? Sie? Ich meine Ihren Sarg. Ja, kommt mit, was sonst? Wir bringen sie in ihr Geburtsdorf zurück. Nun wendet sich die Konsulin erleichtert dem früheren Ehemann zu, dessen besorgtes Gesicht Erklärung heischt, und richtet das Wort auch an seinen Sohn. Und während der Vater unwillig den Kopf schüttelt, reißt sich der verwaiste Junge los und geht leichten Schritts auf den Beauftragten für menschliche Ressourcen zu. Er beugt sich über die Hand des abgesandten Angestellten, streift sie sanft mit dem tatarischen Bogen seines Auges und drückt die Lippen zu einem Dankeskuss darauf. Die Räder des alten Kleinbusses mahlen im Schnee, ehe sie wieder freikommen. Auf dem Weg in die Bezirkshauptstadt beklagt die Konsulin ihren Hunger. Der Beauftragte, der in dem Kleinbus zwischen Sarg und den beiden Journalisten eingeklemmt sitzt, öffnet ohne Zögern seinen Karton und bietet ihr und den übrigen Mitfahrern etwas von den Kuchen und Schabbatbroten an. Man ist angenehm überrascht und lobt die Frische. Und nicht nur die hungrige Konsulin bittet um mehr, sondern auch der Junge. Der wohl spürt, dass ihn dies mit dem Lebensbereich seiner Mutter verbindet. Wenn Sie dauernd weiterknipsen, dann werden Sie keine Filme mehr für die Reise haben. Wie glücklich wäre der Firmenchef, wenn er wüsste, dass es in diesem fernen, kalten Land Menschen gibt, die seine Erzeugnisse genießen. Keine Sorge. Und so öffnet der Beauftragte sein interstellares Handy, doch die Haushälterin des Alten erklärt, der Hausherr sei früh zum Schabbat-Gottesdienst ausgegangen. Wir haben einen ganzen Vorrat. Der Anblick des interstellaren Mobiltelefons fasziniert den Journalisten, der sich jetzt als aktiver Teilnehmer an der Geschichte berechtigt wähnt, es für ein Privatgespräch auszuleihen. Der Beauftragte will nicht kleinlich erscheinen. Und während die Schlange noch munter mit Angehörigen und Freunden plaudert, kommen sie in die Stadt und parken vorsichtig und perfekt rückwärts auf dem Hinterhof eines großen Wohnhauses ein, in dem sich das Konsulat befindet. Das heißt, die Privatwohnung der Konsulin und ihres Ehemannes. Kommen Sie. Jetzt wird es Zeit für die Gruppe, sich zu teilen. Der Abgesandte wird gebeten, mit der Konsulin in ihre Wohnung hinaufzugehen, während ihr Mann und der Fahrer gleich die Reise zum Dorf der Verstorbenen vorbereiten werden. Die beiden Journalisten wird man in einer nahen Herberge absetzen. Was sagt er? Der Sohn soll sein Vaterhaus aufsuchen, um Vorbereitungen für die lange Reise zu seiner Großmutter zu treffen. Und nur der Ingenieur muss für immer von allen Abschied nehmen. Was hat er? Wie sich herausstellt, ereifert er sich unvermittelt über die berufliche Zurücksetzung seiner Frau. Sie war doch Diplom-Ingenieurin wie er. Er soll Danke sagen, dass man ihr überhaupt Arbeit gab. Diese Antwort ist hier nicht angebracht. Man muss ihn versöhnen. Der Beauftragte zieht ein paar große Scheine in fremder Währung aus der Brieftasche und reicht sie ihm. Anstelle der Konsulin, die meint, ihrer konsularischen Pflicht auf dem Flughafen Genüge getan zu haben, wird der Mann der Konsulin gegen großzügige Bezahlung mit auf die Reise gehen. So beschließt man es abends beim Essen. Am Morgen hat er anstelle des Kleinbusses einen unlängst für den Zivilgebrauch freigegebenen Panzerwagen aus Militärüberschüssen für die Reise gemietet. Ein quadratisches Stahlgefährt auf Riesenrädern, die Abstand zu der verdächtigen Erde wahren, während man zum Einsteigen eine Leiter erklimmen muss. Und wo ist dieses Kind? Der Innenraum des Fahrzeugs, von Kriegsgerät geräumt, enthält nun breite, gut gepolsterte Sitze und darüber individuelle Leselampen und Bretter für Handgepäck. Kind? Nur eine Reihe stummer, grünlicher Uhren am Armaturenbrett ist aus der Kriegsvergangenheit übrig geblieben. Der Anhänger war eindeutig zur Beförderung von Munitionskästen oder eines schweren Mörsers gedacht gewesen und nicht für den Sarg einer Frau. Wenn Sie sehen, wo wir ihn gleich rausholen, werden Sie ihn nicht mehr als Kind bezeichnen. Am Stadtrand fahren Sie auf den Parkplatz eines aufgelassenen Industriegebäudes, von dessen Schornstein herab ein Lautsprecher heiser dröhnende, fröhliche Tanzmusik verbreitet. Als der Junge einsteigt, spürt man wieder den säuerlichen Geruch, der sich schon morgens bemerkbar gemacht hat. Zudem glänzt jetzt sein Gesicht, als hätte er ordentlich gebechert. Beim nächsten Halt, meine Herrschaften, müssen wir diesen Hübschen zum Waschen schicken. Sonst ersticken wir noch. Vorsicht! Es kann doch sein, dass ihm von seinem kurzen Aufenthalt in Jerusalem etwas von unserer Sprache hängen geblieben ist. Und da man trotz der starken Verteuungen nicht wissen kann, ob der Sarg bei schlingernder Fahrt fest auf dem Anhänger bleiben und letzterer sich nicht eigenmächtig vom Panzerwagen abkoppeln wird, schickt man ihn nach hinten auf den Rücksitz zwischen Koffer und Taschen, auf dass er hin und wieder einen Blick zurückwirft und sich vergewissert, dass seine Mutter noch mitfährt. Die Dunkelheit wird zusehends dichter. Und da der Beauftragte sich gelegentlich umdreht, um nach dem Jungen zu schauen, dessen Schönheit vom Dunkel verschluckt worden ist, bemerkt er, dass der Reporter seine Leselampe angeknipst hat und sich Notizen macht. Jetzt verstehe ich, warum ich mich nicht an Sie erinnert habe, damals an der Universität, oder? Da waren Sie viel schlanker. Erinnern Sie mich nicht an meine schlanke Linie. Genau. Wir haben gemeinsam ein paar Philosophievorlesungen gehört. Wohin sind Sie eigentlich damals verschwunden? Ich bin zum Militär zurückgegangen als Berufssoldat. Und warum haben Sie Ihre militärische Laufbahn nicht fortgesetzt? Ich galt als zu individualistisch, passte nicht in große Verbände. Und selbst? Es heißt, Sie seien eine Art ewiger Doktorand. Wo stecken Sie fest? Bei welchem Thema? Ich schreibe über Platon. Ein bestimmter Dialog. Der Name wird Ihnen nichts sagen. Der Beauftragte meint, mit einem philosophischen Gespräch könne er den Mann im weiteren Verlauf der Reise besser unter Kontrolle halten. Er kann sich aber an nichts mehr erinnern, abgesehen von der Geschichte über jenen Menschen. Aber was war mit ihm? Wurde er nicht zerschnitten oder zweigeteilt? Aus Versehen, absichtlich, und war davon die Sehnsucht nach Wiedervereinigungen geblieben? War das Liebe? Von dieser Liebe hat sogar ein Bauer wie ich schon was gehört. Jedes Mal, wenn ich einen Apfel durchschneide, stelle ich mir die Begierde der beiden Hälften vor und zerschneide sie in noch ein paar Teile. Es gibt eine andere Theorie im Gastmahl, weit tiefergehend und großartiger. Ja, und die wäre? Und die wäre... Sind Sie jetzt mitten in der Nacht wirklich fähig, sich das anzuhören? Was könnte man sonst wohl tun? Und durch das Dunkel des Panzerwagens, in dem die Armaturen grünlichen Phosphorschimmer auf das Gesicht des Fahrers werfen, schwebt nun die Stimme des Reporters. Die Liebe zeugt von unserer Endlichkeit, aber auch von der Möglichkeit, diese zu überwinden. Die menschliche Begierde steige stufenweise wie auf einer Leiter vom Niedrigen zum Hohen, vom Materiellen zum Spirituellen. Daher mache sich der klug Liebende auf die Suche, die ihn über das Körperliche hinaus zur Schönheit der Seele führe. Die Seele. Entgegen der Begierde der beiden Hälften, die sie so begeistert stimmt, verlangt Platon ausdrücklich, dass man sich nicht vereinen darf. In Jerusalem ist es jetzt 10 Uhr abends und der Schabbat schon vergessen. Das ist die richtige Zeit, dem Firmenchef von der Reise zu berichten. Die Liebe bedarf, um zu existieren, der Distanz. Denn das wahre Verlangen nach Schönheit möchte offen bleiben. Doch obwohl die Sterne nahe und freundlich aussehen, ist der Akku des Satellitengerätes außerstande, das richtige Signal nach Jerusalem zu senden. Es wird sich eine Lösung für den Akku finden. Und sie ist sogar nahe. Ich weiß nicht, ob Sie darauf geachtet haben, aber während unserer philosophischen Unterweisung hat der Fahrer unser Monster so richtig auf Trab gebracht, so dass wir einen großen Teil des Weges bereits hinter uns haben. Und deshalb bittet er um Erlaubnis, eine kleine Abweichung machen zu dürfen. Was für eine Abweichung? Zu einem kleinen Tal, in dem ein bedeutender Militärstützpunkt liegt. Das heißt, während des Kalten Krieges war er einer der geheimsten und meist bewachten, aber in den letzten Jahren ist er zumindest größtenteils in eine Stätte für Touristen umgewandelt worden. Und im Interesse des zügigen Weiterverlaufs unserer Reise sollte man dem Fahrer den Gefallen tun. Ja, in Ordnung. Und deshalb befindet sich die wahre Liebe immer in einem Zustand des Ungleichgewichts, in großen Schwingungen, die den Menschen an Orte jenseits jeder Scham zu führen vermögen. Als sie schließlich am Tor von einem buckligen alten Feldwebel, der den Mund voller Goldzähne hat, angehalten werden und erfahren, dass ein unidentifiziertes Militärfahrzeug aus Sicherheitsgründen unter keinen Umständen in den Militärbereich selbst einfahren dürfe, bringt niemand mehr die seelischen Kräfte auf, um mit ihm zu streiten. Den Sarg müssen sie auf dem Anhänger stehen lassen. Sie nehmen ihr Gepäck und folgen dem Feldwebel die paar hundert Meter zu der Unterkunft, die zu dieser späten Nachtstunde nicht die Zivilistenherberge ist, sondern die Wachstube, in der 3 Wachen rings um einen großen brennenden Ofen schlafen. Die Reisegruppe verteilt sich mit den angebotenen Matratzen und Decken in alle 4 Ecken. Es ist 3:30 Uhr. Der Junge holt sich eine Matratze und nähert sich der Ecke des Beauftragten. Ich mustere ihn ja nicht um seiner selbst willen. Der Junge schiebt seine Matratze an die des Beauftragten, zieht die Schuhe aus und schlüpft aus dem Overall. Er hat nicht nur keine Angst vor der Kälte, er provoziert sie sogar. Sondern nur wegen seiner Mutter. Und so kniet er am Ende in der weißen Nacktheit des Heranwachsenden, der nach altem Schweiß riecht, neben dem Abgesandten und breitet die Wolldecke aus. Weil ich mich in der Leichenkammer geweigert habe, sie zu identifizieren, betrachte ich jetzt ihr lebendes Abbild. Und der gleichzeitig arrogante und verzweifelte Blick, den der Waisenjunge jetzt dem ihn gebannt anschauenden Mann zuwirft, bestätigt den Verdacht. Versucht er, auch mich an sich zu binden, auf dass ich ihn nicht nur für die Sünde, die wir begingen, indem wir seine Mutter vergaßen, entschädigen möge, sondern auch noch für die trügerische Verheißung Jerusalems? Der Junge deckt sich sehr langsam zu, als trenne er sich nur zögernd von seinem bloßen Körper. Und sein Gesicht ist dem Gesicht des Abgesandten direkt zugewandt, der von allen auserwählt war, sein Schlafgenosse zu sein. Gute Nacht. Gute Nacht und träum schön. Dann dreht er sich zur Wand und die züngelnde Ofenflamme malt Figuren daran, bis alles in seinem Schlummer erlischt. Es ist der Vorabend des Wochenfestes. Die Schüler der Vorschulklasse strömen, geschmückt mit kleinen Kränzen, durch das offene Tor zu ihren Eltern, um ihnen hübsch verzierte kleine Tora-Rollen zu zeigen. Ich bin zwar erwachsen, aber ein Schüler. Ein Schüler, der das Klingeln zu Stundenbeginn verpasst hat. Ich sause die breiten Treppen des Gymnasiums hinauf. Hat sie selbst die Stunde ausfallen lassen oder sind meine Mitschüler rechtzeitig geflüchtet? Ich weiß, wegen meiner Verspätung würde sie mich jetzt für genauso treulos halten wie all die anderen. Und ich nehme den Rechenschieber, den sie aus ihrem Heimatland mitgebracht hatte, an mich, damit sie mir verzeiht. Aber das Lehrerzimmer ist leer. Man hat die fremde Lehrerin schon in die Direktion bestellt, um sie zu entlassen. Und obwohl ich nur ein Schüler bin, bin ich überzeugt, sie mit meiner Liebe und Hingabe retten zu können. Ein süßer Schauder überläuft mich, als ich sie schreckgelähmt im dämmerigen Direktionszimmer am großen Fenster sitzen sehe. Jetzt begreife ich, was ich immer ahnte. Sie ist keine Putzfrau, sondern eine Geometrielehrerin. Der Traum erglüht jetzt in heftigem, nie gekanntem Begehren. Ich schwinge ohne Zögern den Rechenschieber drohend gegen den Direktor, der die Frau schon vom Direktorensessel zerren und in den Abfall werfen will. Wartet, lasst mir Zeit. Und mit dem Aufschluchzen eines einzelnen, aber strebsamen Schülers umarme ich fest die Lehrerin. Warum verzichten? Warum aufgeben? Gibt es denn ein Kreuz auf der Welt, an dem es sich freiwillig zu sterben lohnte? Dieser Traum lässt den Abgesandten mit solch intensiver Lust erbeben, dass er sich, kaum hat er die Augen geöffnet, schnell aufsetzt, um die Vision in seinem Bewusstsein zu verankern. Er zieht sich leise an. Im Vorraum döst der alte Feldwebel neben einer kleinen Blockade, die er gegen unerwartete Gäste errichtet hat. Der Beauftragte setzt sich neben ihn, und tatsächlich schlägt der Feldwebel die Augen auf. Er hebt eine kleine Wolldecke an und zeigt dem Angestellten sein interstellares Handy auf dem Aufladegerät. In Ermangelung von Worten kann man nur bewundernd den Kopf neigen. Dann versucht er dem Feldwebel zu bedeuten, dass er nach dem draußen vor dem Tor verbliebenen Sarg sehen wolle. Der Feldwebel respektiert den Wunsch des Fremden. Wenn die gesamte Erde, auf die ich trete, unterhüllt ist von diesem großen Atombunker, den wir bald besuchen werden, dann müssten hier doch offene oder versteckte Entlüftungsschlitze sein. Der Beauftragte hält angestrengt nach entsprechenden Anzeichen Ausschau. Schließlich meint er, in der Ferne zwischen den Bäumen bewegte Schemen und Rauch wahrzunehmen. Und als er darauf zugeht, sieht er, dass sich auf einer kleinen Waldlichtung Menschen versammeln, die in den frühen Morgenstunden einen kleinen Markt errichten. Dort drüben am Ende der kleinen Straße brennt ein Feuer unter einem großen dampfenden Topf. Da sollte man einmal nachschauen, was darin köchelt. Die Bäuerin, die den Inhalt umrührt, summt mit heiserer Stimme vor sich hin. Schwer zu sagen, wie alt sie ist. Doch neben ihr liegt gut eingewickelt wie ein versandfertiges Paket ein lebendiges Baby. Könnte er wieder, und sei es nur für einen Moment, so einen winzig kleinen warmen Körper berühren? Aber er weiß, keine Frau wird ihr Baby einem Menschen ausleihen, der seine Bitte nicht begründen kann. Und deshalb zieht er eine fremde Banknote heraus und deutet auf das rot-schwarze Gericht, das ihm ein wenig wie die nicht-jüdische Version eines jüdischen Schabbat-Eintopfs aussieht. Die Händlerin zögert, und so taucht er selbst die Tasse in den Topf. Schon beim ersten Schluck ist ihm klar, dass er hier etwas völlig Fremdes zu sich nimmt, das einen unbekannten und besonderen Geschmack an sich hat. Was soll's? Aber auf dieses Baby will ich verzichten müssen. Im Verborgenen spuckt er aus. Und obwohl der Speichel nach Blut schmeckt, sieht der Auswurf grünlich aus. Ich hätte langsam essen sollen. Nicht alles auf einmal. Der alte Feldwebel hockt noch immer treu auf seinem Wachposten am Saaleingang und kocht sich auf einem Dochtbrenner eine Kanne Tee. Wie gern würde ich den ekelhaften Geschmack mit glühend heißem, süßem Tee fortspülen. Aber er verzichtet, gesellt sich zu der schlafenden Reisegruppe, sinkt auf seine Matratze und sucht traumlosen Schlaf. Und es kommt auch wirklich kein Traum. Nur ein grauenhafter, stechender Schmerz in seinen Gedärmen. 3 Stunden später fährt er hoch, sackt aber gleich wieder zusammen. Nur gut, dass sich kein Mensch im Zimmer aufhält, denn er entdeckt, dass das Bedürfnis des Körpers über die Herrschaft des Geistes gesiegt und seine Hosen und die Wolldecken gefüllt hat. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als sich zum Klosett zu schleppen, einem fensterlosen Kämmerlein, in dem er sich nun zitternd und verdreckt auf dem eisigen Betonboden wälzt. Als hätte die tote Frau, in die ich mich im Traum verliebte, mich in der Wirklichkeit berührt. Nicht wenig Zeit verstreicht, bis die Tür sich öffnet, und der Abgesandte sieht in dem hellen Rechteck den Waisenjungen und in den glänzenden Augen liegt überraschende Reife. Er holt den alten Feldwebel, der wenige Minuten später mit 3 Soldaten kommt, die eine Tragbare und Wolldecken schleppen. Sie rollen den Vergifteten, so wie er ist, eine Art feuchter, dreckiger Lumpen, auf die Trage, decken ihn zu und bringen ihn zu einem Lastenaufzug, der langsam zur Sanitätsstation tief im Bunker hinunterfährt. Dort findet der Feldwebel einen der Kreissäle und kehrt mit vergilbten, aber sauberen großen Stoffwindeln zurück. Und während der beschämte Abgesandte wortlos versucht, den Feldwebel und seine Soldaten abzuwehren, die dabei sind, ihn energisch zu wickeln, beugt sich der Jugendliche zu ihm nieder, legt ihm leicht seine weiße Hand auf die Stirn und beruhigt ihn mit wenigen hebräischen Worten in der Verbform, mit der man eine Frau anspricht. Hab keine Angst. Alles ist gar nichts. So vergehen 34 Stunden, während derer sich die einzelnen Mitglieder der Reisegruppe, der Feldwebel und seine Soldaten, am Bett des sich langsam entgiftenden Beauftragten für menschliche Ressourcen ablösen. Wenn ich mich mit der Liebe einer toten Frau vergiftet habe, wird es Zeit, ein bisschen Urlaub zu machen und andere für mein Dasein und Wohlergehen sorgen zu lassen. Und sei es bloß im Schichtdienst. Und nach diesen 34 Stunden weiß er, die Affäre seiner Vergiftung ist zu Ende. Körper und Seele haben nicht nur das Gift des Scholens vom Frauenmarkt ausgeschieden, sondern auch das Gift früherer, vergessener Vergiftungen. Er nimmt sich die letzte Windel ab, säubert sich und wendet sich dankbar einem Stapel Kleidung zu, die der Feldwebel nachts vorsorglich für den Augenblick der Genesung bereitgelegt hat. Noch vor dem Mittagessen steigen die 6 Reisenden in den Panzerwagen, der lange tuckert und rüttelt, ehe er mit einem willigen Brummen bläulichen Rauch ausstößt und sich langsam von der Stelle löst. Im Schlepptau den Anhänger, auf dem der Sarg mit einem zusätzlichen Seil festgezurrt ist. Es vergehen einige beklemmende Stunden in einem malerischen, aber alles verschlingenden Wald, bis sie in der Schönheit des Sonnenuntergangs einen Fluss erreichen. Das Wasser ist zu einer weißen Schicht gefroren, in die eine mäßig große Fähre eine Bresche geschnitten hat. Der Beauftragte möchte den Fluss zu Fuß überqueren. Er bittet den Fotografen, die Überquerung zu verewigen, diesmal aus privaten Gründen für seine Tochter. Und der Reporter, der ebenfalls Heldentum beweisen will, schließt sich ihm an. Wenn jetzt das Eis bricht, dann wird es in der Zeitung keinen Helden zu bewundern und auch keine Geschichte zum Weinen geben, sondern nur eine kleine Notiz auf der letzten Seite. Über 2 Abenteurer, die Unheil gesucht und auch gefunden haben. Vielleicht war das besser für mich, denn ein solches Loblied auf die Hingabe an die Leiche einer fremden Frau wird jede lebende Frau künftig von mir fernhalten. Im Gegenteil. Widerspricht die Schlange mit sanftem Lächeln und erlaubt sich, dem Helden aufmunternd die Hand auf die Schulter zu legen und damit endgültig die geforderte Distanz zu durchbrechen. Sie werden sehen. Eine derartige Treue zu einer toten Frau, die Sie noch nicht einmal kannten, wird den Frauen gerade gefallen. Die Frauen werden Sie suchen. Und dank Ihnen vielleicht auch mich ein bisschen. Der Beauftragte für menschliche Ressourcen hatte sich diese Mission nicht ausgesucht, doch jetzt, im sanften Licht des Morgens, erkannte er ihre unerwartete Bedeutung. Vor allem, nachdem man ihm die erstaunliche Bitte der alten Frau übersetzt und erläutert hatte, die mit einer Mönchskutte bekleidet am ersterbenden Lagerfeuer stand. Mein Herr, ich muss Sie dringend sprechen. Oh, mein Guter, ich warte auch schon auf dieses Gespräch. Also, die Neuigkeiten sind kompliziert und erfordern neue Entscheidungen. Die Großmutter, Ihre Mutter, ist heute Morgen zurückgekehrt und hat verlangt, stellen Sie sich vor, den Sarg zu öffnen, um Ihre Tochter mit eigenen Augen zu identifizieren. Ich dachte mir das gleich und wollte Sie schon warnen vor dem, was Sie zu Gesicht bekämen. Aber ich habe nichts gesehen, mein Herr, und ich werde auch nichts sehen. Das brauche ich nicht. Ich habe diese Frau längst verinnerlicht. Stellen Sie sich vor, ich habe sogar von ihr geträumt. Wie Sie möchten, mein Lieber. Ich vertraue auf Ihre innere Erkenntnis. Hat die Beerdigung schon stattgefunden? Ist die Geschichte zu Ende? Darum geht es ja. Wir sind zwar ins Herz der Geschichte vorgedrungen, zum Schmerz, aber nicht ans Ende. Die Alte weigert sich, ihre Tochter im Dorf zu begraben. Sie ist ärgerlich, dass wir sie aus Jerusalem weggebracht haben, statt sie in der Stadt beizusetzen, die auch ihr gehört. Was wünschen Sie jetzt von mir? Ich möchte, dass Sie mir die Erlaubnis geben, unsere Reinigungskraft nach Jerusalem zurückzubringen. Nach Jerusalem zurückbringen? Haben Sie den Verstand verloren? Und wenn ich Ihnen die Genehmigung nun nicht gebe? Aber was, mein Herr, würde aus der Ihnen so wertvollen Menschlichkeit werden? Was würde die Schlange über Sie schreiben? Jetzt wollen Sie mir drohen. Drohen? Oh nein. Ich bin ein treuer Abgesandter. Aber es kann doch nicht sein, dass Sie bei all Ihrer Klugheit und Erfahrung nicht bedacht haben, dass eine solche Reise sich umkehren könnte, um diese Stadt zu stärken, die uns in der letzten Zeit alle zur Verzweiflung treibt. Womit denn stärken Sie, Komiker, mit einem weiteren Grab? Sowohl mit einem Grab, als auch mit einer alten Mutter und einem schönen Jungen, die sich anschließen werden. Auch die beiden wollen Sie mitbringen? Warum nicht? Haben Sie kein Recht darauf? Recht? Recht? Aus welchem Grund ein Recht? Diesen Grund werden wir mit vereinten Kräften finden, mein Herr. Ich werde Ihnen wie immer helfen. Die Passion des Personalbeauftragten. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Abraham B. Jehoshua. Aus dem Hebräischen von Ruth Achlammer. Bearbeitung Barbara Meerkötter. Erzähler Burkhard Klausner. Personalbeauftragter Samuel Weiß. Chef Klaus Herrn. Sekretärin Susanne Schrader. Journalist Werner Wölbern. Und Joachim Bliese, Witta Pohl, Franziska Trede, Christian Redl, Anne Weber, Marion Breckwold, Peter Kämpfe. Musik Michael Riesler. Technische Realisation Dominik Blech und Sabine Kaufmann. Regieassistenz Wolfgang Sesko. Regie Christiane Ohaus. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2007. Dramaturgie und Redaktion Hilke Feeth.